Am 29. August erwies eine Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan unter Leitung von Kim Myung-ju, Vorsitzenden des Zentralen Präsidiums im Sonnenpalast Kumsusan, dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Hochachtung.